Brot und Spiele von Scheikmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Graecus Tragödie. In der jüngeren Vergangenheit spielten sich hier deshalb bereits wahre Tragödien ab. Sei es aufgrund plötzlichen umschlagenden Wetters, das sämtliche, nicht überdachte Projekte der Studenten in Mitleidenschaft zog, oder wegen betrunkener Besucher, die einfach kein Verständnis für höhere Bildung oder Kunst der übrigen wollten. Die griechische Tragödie der Kleinstadt, pflegte es ein bekannter Herausgeber einer Lokalzeitschrift damals zu bezeichnen. Sei es diesem Artikel in der Zeitschrift geschuldet oder der Mundpropaganda wegen, dass sich dieses jährlich stattfindende Ereignis in den darauffolgenden Jahren zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt hatte. Die Menschen kamen von nah und fern, um dieses belustigende, seltsame Schauspiel zu betrachten. Sie ergötzten sich an dem Versuch der Studenten, ihre Forschungen oder künstlerischen Arbeiten nicht nur den Lektoren, aber auch den Besuchern so verständlich als möglich beizubringen. Mit hochtrabenden Phrasen, passenden Vergleichen und Verweise auf empirische Daten renommierter Quellen wurde versucht, das Publikum für sich zu gewinnen. Manchmal aber wurden auch freiwillige Kandidaten aus dem Publikum ausgesucht, die dann ein einfaches Rätsel zu lösen hatten oder um schlichte Meinung gebeten wurden, die dann die weiteren Ausführungen des vortragenden Studenten stützen sollten. Das ganze Ereignis war jedoch eine Persiflage, die Karikatur eines schlecht geschriebenen Theaterstücks und wäre bereits nach den ersten Ausschreitungen der Besucher kein weiteres Mal abgehalten worden. Bestände nicht das allgegenwärtige, leidige Geldproblem jener Universität. Schwierige Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, wie es der ehemalige Lektor, der zur damaligen Zeit den Vorsitz des Studienrats über hatte, es nur allzu treffend zu bezeichnen verstand. Zum Bedauern des Studienrats sollte dieser Herr jedoch bereits schon bei der nächsten jährlich öffentlich abgehaltenen Abschlussarbeit der Studenten auf tragische Weise verunglücken. Ein aufgebrachter, laut Augenzeugen scheinbar betrunkener Besucher erdrosselte ihn nämlich mit seiner eigenen Krawatte, nachdem er der behördlichen Aussage nach eine Menge Geld bei der Wette auf einen Studenten der technischen Sparte verloren hatte und der Lektor sich daraufhin weigerte, ihm diesen Verlust zu ersetzen. Diese Wetten, wohlgemerkt, waren aufgekommen, nachdem ein ehemaliger Student der öffentlichen Fakultät seine praktische Arbeit versäumte zeitnah einzureichen und zur Folge keinen positiven Studienabschluss erhalten sollte. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Scheikmar. Das geht ding dong, ding dong.